totaler Freak. Eine Show, die es so nirgends gibt. Die Show heißt Der Cop mit Mr. Extrem. Doch seine Szenen sind nicht schön anzusehen. Der Cop geht an die Grenzen, doch wann hören sie auf? Der Cop ist extrem, ja, das macht ihn aus. Er ist Mr. Extrem, er ist der Freak. Er macht die Show, weil's keine bessere gibt. Freak, Freak, Freak, Freak. Er schluckt den Meißel einer Schlagbohrmaschine. Ja, Übung macht den Freak, totale Routine. Mit nem Revolver in der Hand zerschießt er das Glas auf dem Kopf der Assistentin. Leute fragen, wie das? Ja, der Schlagbohrer schluckert, der übertriebene Extreme macht die Show atemlos. Fans lieben seine Szenen. Eine Frau aus dem Publikum, was will man mehr? Zieht der Herr durch die Gegend umher. Yeah, yeah, Mr. Extrem, Mr. Extrem. Der Kopf geht an die Grenzen, doch wann hören sie auf? Der Kopf ist extrem, ja, das macht ihn aus. Er ist Mr. Extrem, er ist der Freak. Er macht die Show, weil's keine bessere gibt. Freak, Freak, Freak, Freak. Die Autobatterie, wirklich groß und richtig schwer, wird mit den Ohren durch die Luft gewirbelt. Yeah, was mit der Assistentin auch noch passiert? Sie wird eingesperrt und die Leute sind schockiert, wenn sie das Kabinett des Todes betritt und die 16 Speere überlebt. Oh shit! Und die Wahlharpune danach dazu lassen den Zusehern gar keine Ruhe. Mr. Extrem, Mr. Extrem. Der Kopf geht an die Grenzen, doch wann hören sie auf? Der Kopf ist extrem, ja, das macht ihn aus. Er ist Mr. Extrem, er ist der Freak. Er macht die Show, weil's keine bessere gibt. Freak, Freak, Freak, Freak. Der Kopf geht an die Grenzen, doch wann hören sie auf? Der Kopf ist extrem, ja, das macht ihn aus. Er ist Mr. Extrem, er ist der Freak. Er macht die Show, weil's keine bessere gibt. Freak, Freak, Freak, Freak. Mr. Extrem, Mr. Extrem.